Die Taekwondo-Landesmeisterschaften der Junioren um den Zongelbong-Preis wurden am 9. Juni in der Basketballhalle in der Zhongchunstraße in Pyongyang eröffnet. An der Eröffnungsfeier nahmen die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Sportler, Trainer und die Schüler teil. Bei diesen Meisterschaften, an denen sich die Auswahlmannschaften der Stadt Pyongyang und der Bezirke und die Sportler von verschiedenen Sportclubs wie von der Taekwondo-Mannschaft des koreanischen Taekwondo-Komitees beteiligen, werden die Spiele in Taekwondo und Go in der Heiligen Taekwondo-Halle ausgetragen. Nach der Eröffnungsfeier gab es eine Parade der Sportler und einen Musterauftritt der Sportler der Taekwondo-Mannschaft des koreanischen Taekwondo-Komitees.